So sprach Jahwe zu mir, gehe hin und kaufe dir einen linnenen Gürtel und lege ihn um deine Hüften, aber im Wasser lass ihn nicht kommen. Da kaufte ich den Gürtel, wie Jahwe geboten, und legte ihn um meine Hüften. Sodann erging das Wort Jahwes zum zweiten Mal an mich, also lautend, nimm den Gürtel an deinen Hüften, den du gekauft hast, begib dich nach dem Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsenspalte. Da ging ich hin und verbarg ihn am Euphrat, wie mir Jahwe befohlen hatte. Nach Verlauf einer geraumen Zeit aber sprach Jahwe zu mir, begib dich nach dem Euphrat und hole von dort den Gürtel, den ich dir dort zu verbergen befohlen habe. Da ging ich nach dem Euphrat, grub nach und nahm den Gürtel von der Stelle, an der ich ihn verborgen hatte, aber siehe da, der Gürtel war verdorben, taugte zu nichts mehr. Da erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen, so spricht Jahwe, ebenso will ich den Hochmut Judas und den Hochmut Jerusalems, den Gewaltigen, ins Verderben stürzen. Diese ruchlosen Menschen, die sich weigern, meine Worte zu hören, die starrsinnig nach ihrem Sinne wandeln und anderen Göttern nachfolgten, ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen, sie sollen wie dieser Gürtel werden, der zu nichts mehr taugt. Denn gleich wie sich der Gürtel an die Hüften eines Mannes anschmiegt, so hatte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda sich an mich anschmiegen lassen, ist der Spruch Jahwes, damit es mein Volk und mein Ruhm, mein Lobpreis und meine Zier sei, aber sie gehorchten nicht. So sprich nun zu ihnen dieses Wort, so spricht Jahwe, der Gott Israels, jeglicher Krug wird mit Wein gefüllt. Sagen sie dann zu dir, sollten wir wirklich nicht wissen, dass jeglicher Krug mit Wein gefüllt wird? So sage zu ihnen, so spricht Jahwe, fürwahr, ich will alle Bewohner dieses Landes und die Könige, die als Nachkommen Davids auf seinem Throne sitzen, und die Priester und die Propheten und alle Bewohner Jerusalems mit Trunkenheit füllen und will sie einen an dem anderen zerschmettern. Und zwar die Väter und die Söhne miteinander, ist der Spruch Jahwes, keine Schonung oder Mitleid will ich üben, noch will ich mich erbarmen, dass ich sie nicht verderben sollte. So hört doch und merkt auf. Seid nicht hochmütig, denn Jahwe hat geredet. Gebt Jahwe, eurem Gotte, die Ehre, bevor es finster wird und bevor sich eure Füße an finstern Bergen stoßen, da werdet ihr freilich auf Licht harren, er aber wird's in tiefe Finsternis verwandeln und zu dichtem Dunkel gestalten. Wenn ihr aber nicht darauf hört, so will ich im Verborgenen ob des Hochmuts weinen, und unaufhörlich Tränen, ja in Tränen zerfließen soll mein Auge, weil die Herde Jahwes gefangen fortgeführt wird. Sprich zum Könige und zur Herrin, setzt euch tief herunter, denn herabgesunken ist euer Hauptschmuck, eure prächtige Krone. Die Städte des Südlands sind verschlossen und niemand öffnet sie mehr, weggeführt wird Juda insgesamt, vollzählig weggeführt. Hebe deine Augen auf und sieh, wie sie vom Norden herkommen, wo ist die Herde, die dir anvertraut war, deine prächtigen Schafe? Was wirst du sagen, wenn er dir deine Bullen, du hast sie ja selbst an dich gewöhnt, zum Oberhaupte setzen wird? Werden dich da nicht wehen packen wie ein gebärendes Weib? Und wenn du in deinem Innern sprechen wolltest, warum hat mich solches betroffen? Ob der Größe deiner Verschuldung ist deine Schleppe aufgedeckt, sind deine Fersen misshandelt. Kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Pardel seine Flecken? Dann würdet auch ihr gut zu handeln vermögen, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Und so will ich sie denn zerstreuen wie Stoppeln, die dahinfahren vor dem Wüstenwind. Das ist dein Los, dein Anteil, den ich dir zugemessen, ist der Spruch Jahwes, weil du mich vergessen hast und auf Lüge vertrautest. Darum auch decke ich dir vorne die Schleppe auf, dass deine Schande sichtbar werde. Deine Ehebrecherei und dein geiles Gewirr, deine schandbare Hurerei, auf den Hügeln im freien Felde habe ich deine Gräuel gesehen. Wehe dir! Jerusalem, du wirst nicht rein werden, nach wie lange noch?